die Luft vibriert, fühlst du diesen Moment, wenn wirklich alles stimmt und unser Herzschlag brennt. Wir wollen leben, unsere Herzen tanzen wild und frei. Ich schau dich an, wir wissen, das ist unsere Zeit. Ich rufe von den Dächern, denn ich bin bereit. Das sind unsere Stunden, das ist unsere Zeit. Ich rufe von den Dächern, so soll es immer sein. Das sind unsere Stunden, das ist unsere